Kapitel 1 Übung A18 Phonetik Hören und wiederholen Sie. Schweden Die Schweiz Russisch Englisch Arabisch Rumänisch Türkisch, Polnisch, Französisch, Ungarisch. Sprechen, Spanisch, Sprache, Spanien. Was ist Ihre Muttersprache? Welche Sprachen sprechen Sie? Sprechen Sie Spanisch? Sprichst du Polnisch?